Erster mein Sohn, hör auf meine Weisheit. Hör gut zu, was ich dir beibringe. Zweiter, dann wirst du klug handeln. Deine Worte werden zeigen, dass du Wissen hast. Dritter, die Worte einer fremden Frau klingen süß wie Honig. Ihre Sprache ist glatter als Öl. Vierter, aber am Ende ist sie bitter wie Gift. Sie ist scharf wie ein Messer mit zwei Schneiden. Fünfter, ihr Weg führt direkt zum Tod. Ihre Schritte gehen zum Ort der Toten. Sechster, sie achtet nicht auf den Weg zum Leben. Ihre Wege sind unsicher und sie merkt es nicht. Siebter, nun hört auf mich, meine Söhne. Vergesst meine Worte nicht. Achter, bleib weit weg von dieser Frau. Geh nicht in die Nähe von ihrer Haustür. Neunter, sonst gibst du anderen deine Kraft. Ein harter Mensch bekommt dann deine besten Jahre. Zehnter, fremde Leute nehmen sonst dein ganzes Geld. Andere bekommen den Lohn für deine harte Arbeit. Elfter, am Ende wirst du vor Schmerz stöhnen. Dein Körper wird schwach und krank sein. Zwölfter, dann wirst du sagen, warum habe ich keine Ordnung gewollt? Warum hörte ich nicht auf Warnungen? Dreizehnter, ich habe nicht auf meine Lehrer gehört. Ich habe den Menschen nicht zugehört, die mich lehrten. Vierzehnter, ich wäre fast in großes Unglück geraten. Alle Leute in der Gemeinde hätten es gesehen. Fünfzehnter, trinke Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Nutze nur das Wasser aus deiner eigenen Quelle. Sechzehnter, dein Wasser soll nicht auf die Straße fließen. Deine Quellen gehören nicht auf öffentliche Plätze. Siebzehnter, sie sollen dir ganz allein gehören. Teile sie nicht mit fremden Menschen. Achtzehnter, deine eigene Quelle soll gesegnet sein. Freue dich über die Frau aus deiner Jugend. Neunzehnter, sie ist lieb wie ein Reh. Ihre Liebe soll dich immer glücklich machen. Zwanzigster, mein Sohn, warum suchst du eine fremde Frau? Warum umarmst du eine Frau, die nicht zu dir gehört? Einundzwanzigster, Gott sieht genau, was jeder Mensch tut. Er beobachtet alle Wege, die ein Mensch geht. Zweiundzwanzigster, ein böser Mensch wird durch seine eigenen Fehler gefangen. Seine Sünden halten ihn fest wie Seile. 23. Er wird sterben, weil er nicht lernen wollte. Er geht verloren, weil er so dumm war.